Hey Friends! Hey Freunde! Good morning, good morning! Guten Morgen, guten Morgen! Do you know how God sees you? Weißt du, wie Gott dich sieht? God sees you blessed with absolutely every spiritual blessing that exists. Gott sieht dich gesegnet mit absolut jedem geistlichen Segen, den es überhaupt gibt. How do you see yourself? How do other people see you? Wie siehst du dich? Wie sehen dich andere Menschen? Ah, they will never prosper. Ah, sie werden nie Erfolg haben. Ah, they will never break through financially. Ah, sie werden finanziell nie einen Durchbruch haben. Ah, their life will never be a life of blessing and victorious. Ah, sie werden nie ein siegreiches und gesegnetes Leben führen. So we give the attention to the you that we and others see, and then we blame God that we don't break through. So geben wir die Aufmerksamkeit dem Du, das andere und wir selber sehen, dann geben wir Gott die Schuld und haben keinen Durchbruch. How do we blame God for so many things and it's completely our fault? Wie beschuldigen wir Gott für so viele Dinge, obwohl es vollkommen unser eigener Fehler ist? It's a sad thing that we have to stop doing. Es ist eine traurige Angelegenheit, mit der wir aufhören müssen. Do you know, once we understand that, if we find out how God sees us, that's the only thing that matters. Wenn wir einmal verstehen, dass wir herausfinden, dass das Einzige, was zählt, ist, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. That's the way I think about me. That's the way I speak about me. So denke ich über mich, so spreche ich über mich. That's the way I will meditate in my heart about myself. So meditiere ich in meinem Herzen über mich. Then more and more my experience will be easily and natural this person. Dann wird mehr und mehr meine Erfahrung leicht und natürlich diese Person sein. Because this is what it calls to be, this is what it means to be entering into the rest of God. Denn dies bedeutet es, in die Ruhe Gottes zu kommen. I see myself the way God sees myself, and the more my heart is convinced about this, the more I will live it without any stress. Ich sehe mich selber so, wie Gott mich sieht. Je mehr mein Herz davon überzeugt ist, desto mehr werde ich es leben, ohne Stress und ohne Anstrengung. You know, I'm reading a book at the moment. Ich lese zurzeit ein Buch. Very, very old book. Ein sehr, sehr altes Buch. And the guy told a very cool story. Und der Kerl erzählt eine tolle Geschichte. He said that he lived in a house with a yard. Er erzählt, dass in einem Haus mit einem Innenhof lebte. And he bought a new lawnmower. Er kaufte einen neuen Rasenmäher. And it was an engine-powered lawnmower, gas-powered lawnmower. Ein motorbetriebener, ein gasbetriebener Rasenmäher. But it was one of those with a self-drive, you know, where it had the wheels, they actually drive. Es war einer mit Selbstantrieb, es sind die Räder, die tatsächlich fahren. I used to have one like this too in Austria. Ich hatte so ein Exemplar in Österreich. So what happened? Was passierte? He bought it brand new and then he had to go away on a trip to preach. Er kaufte ihn neu und musste dann auf eine Reise gehen, um zu predigen. But when he cut the grass before he left, als er das Gras schnitt, bevor er ging, his wife looked out the window and watched how easy and effortlessly he cut the grass. Schaute seine Frau aus dem Fenster und sah, wie leicht und ohne Anstrengung er das Gras schneiden konnte. But he was gone for a while. Er war eine Zeit lang weg. So his wife thought, I'll cut the grass. Und seine Frau dachte, dass sie das Gras schneiden kann. She saw how easy it was. Sie sah, wie leicht es ging. But she didn't know you had to pull the handle to engage the clutch. Aber sie wusste nicht, dass sie den Griff ziehen musste, um die Kupplung einzurasten. So she simply started the engine. Sie startete einfach den Motor. And it started, of course. Und natürlich startete er. And then she pushed the lawnmower over the lawn and exhausted herself after a short time. Und dann schob sie den Rasenmäher über den Innenhof und war nach kürzester Zeit erschöpft. And then here's what this guy said. Und folgendes sagte dieser Mann. This is how Christians live. Genau so leben die Christen. We see how God wants us to live, but then we try to do everything in our force. Wir sehen, wie Gott möchte, dass wir leben, aber dann machen wir alles aus eigener Kraft. So instead of trying to do things that God wants you to do, you have to first see things the way God sees you. Anstatt zu versuchen, Dinge zu tun, die Gott will, musst du zuerst Dinge sehen, wie Gott mich sieht. One of the biggest mistakes Christians do, they try to do before they see. Einer der größten Fehler, den Christen machen, ist, sie tun, bevor sie sehen. Do you know, I remember when the Lord, when my heart was really touched by the desire to walk in the supernatural. Ich erinnere mich, mein Herz war berührt vom Wunsch, im Übernatürlichen zu leben. Listen, before I saw the first people healed naturally. Hör zu, bevor ich den ersten Menschen in Realität geheilt sah, I saw thousands healed in my heart. Sah ich Tausende geheilt in meinem Herzen. I saw myself as a guy who walks around healing the sick. Ich sah mich als Kerl, der umhergeht und die Kranken heilt. Because that's how God sees me. Denn das ist so, wie Gott mich sieht. Everybody who believes in me will do the works that I do in greater ones. Jeder, der an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, und sogar größere Werke. For too long I saw myself the way others saw me. I focused on how others saw me and I focused on how I saw myself. Zu lange habe ich mich so gesehen, wie andere mich sehen. Ich fokussierte mich darauf, wie andere mich sehen, und ich fokussierte mich darauf, but one time wie ich mich selber sah. Woke up from this thing and I said no more. Und dann wachte ich auf und sagte nie mehr. This will get no more of my attention. Das wird nicht mehr meine Aufmerksamkeit bekommen. And when I began to convince my heart that the real me is how God sees me. Und während ich mein Herz überzeugte, dass mein wahres Ich so ist, wie Gott mich sieht, I began to walk in miracle. Begann ich in Wunder zu gehen. And we saw so many lives transformed. Und wir sahen so manches Leben, das sich veränderte. So now, also jetzt, when the voice of the accuser comes, wenn die Stimme des Anklägers kommt, to try to accuse me, und versucht mich anzuklagen, to try to convince me, versucht mich zu überzeugen, that Reinhard is the one that people see and what I see and that's what I need to give attention to, dass Reinhard der ist, den die Menschen sehen, den ich sehe, und dass ich darauf meine Aufmerksamkeit legen soll, I don't even rebuke the voice of the devil, I simply ignore it. Dann weise ich nicht einmal die Stimme des Teufels zurück. Ich ignoriere sie ganz einfach. And just put my focus on the real me that God sees. Und ich lege nur den Fokus auf das wahre Ich, das Gott sieht. And then life becomes fun. Und dann macht das Leben Spaß. See you tomorrow. Bis morgen.